sein Wesen bedeutet das Verzicht. Doch es kommen auch bessere Zeiten, da werd ich euch öfter holen. Doch bis es soweit ist, ist deutsche Härte befohlen. Dann spielen wir zusammen den ganzen Tag, von mir aus auch mit Pumpen.